Seite 77, Wortschatz. Roman. Stadt. Schmerz. Blindheit. Note. Schriftstellerin. Dorf. Arzt. Novelle. Dirigentin. Plus. Binde. Meer. See. Flöte. Drama. Klavier. Operation. Oper.